Heute mit Pastor Joseph Prince. Das ist die Phase vor der Ehe, in der ein Mann die ganze Nacht wach bleiben kann, um über ihre Worte nachzudenken. Was hat sie damit gemeint? Nach der Heirat schläft er ein, während sie noch spricht, oder? Das ist der Unterschied. Aber zurück zum Brokkoli. Nach der Heirat, vielleicht einige Monate später, serviert sie dir viel Brokkoli. Du sagst, jeden Tag Brokkoli? Sie sagt, ja, wir lieben doch Brokkoli, oder? Dein Lieblingsessen. Nein, ich hasse Brokkoli. Was? Ich hasse Brokkoli. Das hast du aber nicht gesagt. Oh, ich hasse Brokkoli schon seit meiner Kindheit. Nein, das hast du nicht gesagt. Jungs, merkt euch, diskutiert niemals mit einer Frau, wenn sie müde ist. Und auch nicht, wenn sie ausgeruht ist. Es entsteht also ein Problem. Doch es ist manchmal nicht das eigentliche Problem, sondern die grundlegende Tatsache, dass du dich nicht geliebt fühlen kannst. Wenn du denkst, dass sich jemand in ein Bild verliebt, das du projizierst. Verstanden? Es ist nicht das wahre Ich. Ich meine nicht, dass du vor einem Date deine Perücke aufsetzt, dein Glasauge einsetzt, deine falschen Zähne einlegst. Amen. Dann in der Hochzeitsnacht. Ich spreche nicht von diesem Extrem, okay? Übrigens, all das hier ist echt, okay? Außer das hier. Moment, wieder rein damit. Okay. Es ist die Tatsache, dass du dich nie geliebt fühlen wirst, solange du denkst, dass sich jemand in ein Bild verliebt. Was Jesus am Brunnen tat, war Folgendes. Er forderte die Frau auf, ihren Mann zu holen. Dann sagte sie, ich habe keinen Mann. Jetzt spricht er ihre Sünde an, richtig? Aber er tat es so wunderschön, so höflich, so exzellent in seiner Art und Weise, so liebevoll und freundlich. Er lobte sie zuerst, er machte ein göttliches Sandwich. Er lobte sie zuerst, er sagte, du hast das wunderschön gesagt. Im Griechischen kalos, schön. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Männer. Und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Dann legte er die andere Seite des göttlichen Sandwiches auf, indem er sagte, sie hätte wahrhaftig gesprochen. Wer spricht schon so? Wir würden sagen, du hattest 5 Männer, lüg nicht, oder? Aber er lobte sie. Er sagte, du hast schön gesprochen. Wörtlich kalos, schön. Du hast keinen Mann, du hattest 5 Männer und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Er fand einen Weg, sie zu loben und er war höflich zu ihr. Jetzt weiß sie, dass er sie kennt und sie trotzdem liebt. Die Bibel sagt, Jesus ging durch Samaria. Er musste durch Samaria gehen. Sie war eine Samariterin. Die meisten Juden hätten Samaria umgangen. Aber die Bibel sagt es sehr schön. Er musste durch Samaria gehen. Es war keine Notwendigkeit der Topographie. Es war eine Notwendigkeit der Gnade. Er hatte eine Verabredung mit dieser Frau. Er wollte sie lieben, retten. Und Jesus sitzt am Brunnen, und nun wusste die Frau von allen Frauen in Samarien, dass Jesus alles über sie wusste und immer noch mit ihr sprach, sich als der Messias offenbarte und mit ihr redete. Jetzt weiß sie, dass er alles über sie weiß und sie liebt. Fühlte sie sich geliebt? Nun weiß sie, dass er weiß, dass sie weiß, dass er es weiß. Denkt ihr, sie fühlte sich geliebt? Natürlich. Dieses gegenseitige Wissen ist grundlegend für eine Liebesbeziehung. Teilweise kommen frisch verliebte Paare zu uns Pastoren und wollen sofort heiraten. Dann sagen wir ihnen, streitet erst mal so richtig miteinander, dann kommt zurück. Nein, wir wollen heiraten. Nein, streitet erst. Nein, wir sagen das nicht, aber natürlich wissen wir, dass sie in dieser Phase sind. Sie sind noch nicht bereit für die Ehe. Wenn sie dann noch ein paar Monaten zurückkommen und sagen, oh Mann, ich kann ihn nicht ausstehen, aber ich liebe ihn trotzdem, dann analysieren wir den Teil, ich kann ihn nicht ausstehen. Wenn du den anderen immer noch liebst, nachdem du das Schlechte im anderen gesehen hast, dann weißt du, dass dies ein gutes Kriterium für die Ehe ist. Der Grund, warum Jesus so gegen Heuchelei war, ist, dass die Pharisäer, solange sie diese Fassade, diesen Schein aufrechterhielten, die Liebe Gottes nicht spüren konnten. Es ist wie wenn du Sonnenbräune möchtest, dich aber vor der Sonne versteckst. Nein, du musst jeden Schleier, jedes Hindernis, jede Blockade zur Sonne entfernen. Jesus wird in seiner Zurechtweisung all das entfernen, sodass Menschen erkennen, dass er sie kennt, wie sie sind. Und sie trotzdem liebt. Nikodemus, ein Pharisäer, erkannte, dass Jesus alles über ihn wusste und ihn liebte. Und er ließ die Liebe Gottes in sein Herz eindringen, während die anderen es nicht taten. Versteht ihr? Solange du vorgibst, etwas zu sein, was du nicht bist, kannst du die Liebe Gottes nicht spüren. Und die Liebe Gottes ist das Einzige, was deine Angst vertreiben und dich verwandeln kann. Amen. So. Wenn es darum geht, Gesetz und Gnade zu verstehen, heißt es in Sprüche 9, Vers 1, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Die sieben Säulen sind eigentlich die sieben Dinge, die du wissen musst, um die gesamte Bibel zu verstehen, um Gottes Plan für die Erde zu verstehen. Und um zu verstehen, wo du hineinpasst. Die sieben Säulen sind die sieben Zeitalter der Bibel. Es gibt sieben Zeitalter, darüber habe ich gelehrt. Du kannst dir meine Predigt darüber anhören. Auch die sieben Feste Israels hängen damit zusammen. Jesus starb an einem Festtag. Er ist an einem Festtag auferstanden. In Israel gibt es Feste, die tiefe Wahrheiten verbergen. Die sieben Feste Israels. Dann haben wir die sieben Geheimnisse des Himmelreichs in Matthäus 13, die wir verstehen müssen. Dazu kommen die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Dies hat mit der Gemeinde zu tun, während die sieben Feste mit Israel in Verbindung stehen. Wenn du all das verstehst, erkennst du Gottes Plan für Juden, Heiden und die Erde. Übrigens, wenn Gott auf die Erde blickt, sieht er nur drei Gruppen von Menschen: Juden, Heiden oder die Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht. Nur drei Gruppen, wenn Gott herabschaut, und die gesamte Bibel beschäftigt sich entweder mit den Juden, den Heiden, hauptsächlich mit den Juden oder mit der Gemeinde im Neuen Testament. Seid ihr noch dabei? Die Verwirrung entsteht, wenn wir uns selbst in die falsche Epoche einordnen. Das Problem ist, dass deine Bibel in zwei Teile geteilt ist, richtig? Altes und Neues Testament. Das Alte Testament umfasst überwiegend die Epoche des Gesetzes, die 1500 Jahre dauerte. Dann die Epoche der Gnade, die seit 2000 Jahren andauert. Was ist also die Epoche des Gesetzes? Sie begann, als Gott Israel am Berg Sinai die 10 Gebote gab. Sie dauerte bis zu Jesu Kommen. Doch sie begann nicht mit Jesu Geburt oder als er auf Erden wandelte, sondern am Pfingsttag. Und seit Pfingsten bis jetzt sind es 2000 Jahre. Die Gnade dauert länger als das Gesetz, preis sei Gott. Was ist Gnade heute? Es gibt Menschen, die Gnade neu definieren wollen. Doch die Bibel sagt in Römer 11, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Sehr einfach. Mit anderen Worten, unverdiente Gunst. Du kannst sie nicht erarbeiten, sie kommt aus Gnade. Das Gegenteil von Gnade sind Werke. Doch Gnade erzeugt die besten Arten von Werken, nicht tote, sondern lebendige Werke, Lebenswerke. Halleluja! Jetzt möchte ich etwas erklären, das in der Gemeinde Verwirrung stiftet. Deshalb schreiben manche gegen extreme Gnade. Pastor Prinz predigt extreme Gnade, sagen sie, weil sie dieses göttliche Paradox nicht verstehen. Lasst es mich erklären. In Sprüche 17, Vers 15 steht, wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Was ist ein Greuel? Es gibt Sünde. Wir sind alle in Sünde geboren, schon bevor wir etwas tun, wegen Adams Sünde. Es liegt in unserem Blut, okay? Dann gibt es Übertretungen, wenn man ein bekanntes Gesetz bricht. Weiter gibt es Missetaten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Missetaten sind eine Perversion in der Natur. Und dann gibt es Greuel. Greuel ist die schlimmste Art. Es ist abscheulich. Es ist Greuel. Es ist furchtbar, die schlimmste Art. Okay, laut diesem Vers, was ist die schlimmste Art, die dem Herrn ein Greuel ist? Beides. Wer den Gottlosen gerecht spricht, nehmen wir an, jemand ist ein gottloser Mensch, ein Sünder, aber du rechtfertigst ihn, sprichst von ihm, als wäre er ein gerechter Mensch. Das ist dem Herrn ein Greuel. Andererseits, wer den Gerechten verurteilt, eine Person, die wirklich gerecht ist, das ist dem Herrn auch ein Greuel. Hört ihr zu, Leute? Jetzt denken wir immer an andere Menschen, richtig? Aber was ist mit dir selbst? Wenn du ein Sünder bist und dich selbst wie die Pharisäer rechtfertigst, ich brauche keine Rettung, ich bin moralisch, ich halte das Gesetz, ich tue nichts Schlechtes, dann rechtfertigst du den Gottlosen, du rechtfertigst den Sünder und Gott sagt, du bist ein Sünder. Aber kein Problem, Jesus sagt, ich bin ein Retter. Aber Herr, du verstehst nicht, ich bin ein schlimmer Sünder. Er sagt, ich bin ein großer Retter. Aber meine Sünde geht tief. Er sagt, meine Liebe geht noch tiefer. Du verstehst nicht, meine Sünde ist groß. Er sagt, meine Gnade ist größer. Erst wenn du zugibst, dass du ein Sünder bist, sagt Jesus, ich bin ein Freund der Sünder, ich bin ein Retter der Sünder. Solange du sagst, mit mir ist alles in Ordnung, sagt er, ich bin nicht für Leute gekommen, die in Ordnung sind, sondern für Sünder. Er sagte, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wenn du diese Haltung einnimmst, rechtfertigst du den Sünder, auch wenn du es selbst bist. Das ist dem Herrn ein Greuel, wenn du noch nicht gerettet bist. Andererseits, jetzt, wo du gerettet bist, hat das Blut von Jesus dich gereinigt. Amen. Und was sagt die Bibel? Was bist du jetzt? 2. Korinther 5, Vers 21. Ihr kennt diesen Vers mittlerweile. Gott machte Jesus am Kreuz, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde, richtig? Damit wir was werden könnten? Zur Gerechtigkeit Gottes in ihm. Was sind wir jetzt also? Die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Du sollst nicht den Gerechten verurteilen. Das schließt Selbstverurteilung mit ein. In dem Fall verurteilst du dich selbst. Wenn Gott dich gerecht gemacht hat, du dich aber selbst verurteilst und sagst, ich bin ein elender Sünder, dann ist das dem Herrn ein Greuel. Hast du das jemals in Betracht gezogen? Was Gott gereinigt hat, darfst du nicht unrein nennen, auch dich selbst nicht. Es ist Heuchelei, so zu tun, als wäre man etwas, was man nicht ist. Er ist ein Sünder, weigert sich aber zuzugeben, dass er ein Sünder ist. Also legt er Schichten von Moral, guten Werken und Ansehen auf, um zu verbergen, dass er ein Sünder ist. Aber Gott sagt, du bist ein Sünder. Aber das ist kein Problem, ich habe Jesus gesandt, um dein Retter zu sein. Jesus ist der Retter der Sünder. Wenn du kein Sünder bist, qualifizierst du dich nicht. Du qualifizierst dich nicht für seine rettende Kraft. Der Aussätzige hat alle Anrechte auf seine Gnade, weil er ein Aussätziger ist. Er wusste, der Herr ist fähig. Er war sich nur nicht sicher, ob der Herr bereit war, seine Macht für ihn einzusetzen. Deshalb sagte er, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er zweifelte nicht an seiner Fähigkeit, sondern an seiner Bereitschaft. Und der Herr bestätigte das ein für alle Mal. Ich will. Übrigens, Jesus hat ihn berührt, richtig? Jesus hätte ihn nicht berühren müssen. Der Aussätzige fragte nicht, Herr, wenn du willst, berühre mich. Aber Jesus übertrifft immer unsere Erwartungen. Er beantwortet unsere Anfragen immer überreichlich. Ich bat Gott um eine Ehefrau. Er gab mir Wendy. Wo bist du, mein Schatz? Ich bat Gott um einen Dienst. Und Gott gab mir eine großartige Gemeinde. Denkt immer daran, der Herr übertrifft unsere Erwartungen. Er vermag über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen. Also im Glauben nicht kleckern, sondern klotzen. Gott übertrifft deinen Glauben immer. Erweitere deinen Glauben noch mehr und er muss es übertreffen. Bitte Gott nicht bloß um Kleines, nicht bloß um einen Job, sondern um eine Position. Bitte Gott um Großes, damit ehrst du ihn. Du ehrst ihn, wenn du Gott um Großes bittest. Heuchelei ist so zu tun, als sei man etwas, das man nicht ist. Eine Frau aus Kanaan, sagt Kanaan. Jesus ging hoch in den Norden, nahe der Küste, in die Gegend des Libanon, wo Tyrus und Sidon lagen. Die Bibel berichtet, Jesus ging in die Regionen von Tyrus und Sidon. Tyrus und Sidon waren zu Zeiten Alexanders des Großen sehr berühmte Städte. Sie waren bekannt. Eine davon war eine Insel, die Alexander eroberte. Er baute eine Rampe aus Steinen. Man kann diese Steine heute noch an diesem Ort sehen, unter dem Meer. Doch dieser Ort wurde von Alexander dem Großen zerstört. Zu der Zeit, als Jesus dort im Norden war und er in dieser Region von Tyrus und Sidon war, war es nur noch eine kleine Stadt. Und dort begegnete Jesus einer Frau aus dieser Gegend, einer Nichtjüdin. Sie war nicht nur keine Jüdin, sondern auch Kanaaniterin. Das heißt, sie stand unter einem Fluch. Noah hatte Kanaan verflucht. Als sein jüngster Sohn, der Vorfahre der Kanaaniter, ihn entblößte, sagte Noah, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte soll er sein. Und Israel wurde gerufen, das Urteil über die Kanaaniter zu vollstrecken. Die Kanaaniter würden sie in allerlei Götzendienste und allerlei Perversionen und Gräuel einführen. Also befahl Gott den Israeliten im Alten Testament, die Kanaaniter zu richten. Nun, die Sache ist die. Diese Frau war eine Kanaaniterin und sie kam zu Jesus. Und in der Bibel steht, dass sie sagte, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Das Wort schlimm steht da. Je nach Bibelübersetzung steht da, dass die Tochter durch den Dämon übel geplagt ist oder schwere Qualen erleidet. Also die Frau hat eine Tochter, die dämonenbesessen ist. Und sie kommt zu Jesus und sagt, Sohn Davids, Herr, Sohn Davids. Sie kommt unter dem Vorwand, dass sie eine Jüdin sei. Sie ist keine Jüdin, sie ist eine Kanaaniterin. Aber sie weiß, dass die Anrede Sohn Davids nur von den Juden verwendet werden kann. Bitte versteht, Gottes Heilsplan ist für die ganze Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht nur Israel, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber Gott muss zuerst all seine Versprechen an die Väter, Abraham, Isaak und Jakob, und alle Versprechen, die er Israel gemacht hat, halten. Deshalb sandte er Jesus nach Israel, um die Versprechen an die Väter zu erfüllen. Als Jesus kam, war sein Heilswirken vor seinem Tod am Kreuz ausschließlich für die Nation Israel bestimmt. Alle Wunder, die er vollbrachte, waren hauptsächlich für Israel, obwohl auch Heiden Heilung und Segen erfuhren, wie wir noch sehen werden. Aber es war damals noch nicht ihre Zeit. Diese kanaanitische Frau gab vor, eine Jüdin zu sein. Sie nannte ihn Herr, Sohn Davids. Eine Bezeichnung, die Juden ausschließlich für ihren Messias verwenden. Wir wurden gerettet, indem wir an Jesus als unseren Retter glaubten. Aber Juden werden gerettet, indem sie an ihn als den Messias, den Sohn Davids, glauben. Versteht ihr? Übrigens, von den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben nur zwei, Matthäus und Lukas, Ahnenreihen von Jesus. Matthäus betont die Königswürde von Jesus als Jude. Er ist der König der Juden. Lukas hingegen stellt Jesus als den vollkommenen Menschen dar, den Menschensohn. Er hebt seine Menschlichkeit hervor. Daher wird in Lukas seine Abstammung bis zum ersten Menschen, Adam, zurückverfolgt. Dagegen wird im Matthäusevangelium die Abstammung von Jesus in Kapitel 1 bis zu Abraham zurückverfolgt. Dort lesen wir im ersten Vers, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Aber warum wird David zuerst genannt? David kam doch erst nach Abraham. Abraham kam nicht nach David. Trotzdem wird David zuerst genannt. Warum? Weil David Gottes ernannter König war. Und aus Davids Linie sollte Jesus Christus kommen. Das Matthäusevangelium handelt von Jesus als König der Juden. Also Sohn Davids, Sohn Abrahams. Er ist ein König und ein Jude aus der Linie Abrahams. Okay, weiter im Text. Also, diese Frau kam und gab vor, eine Jüdin zu sein, nannte ihn mit dem jüdischen Titel Sohn Davids und bat um Erbarmen. Gott kann dich nicht segnen, solange du ihm etwas vorspielst. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, bezeugt die Wahrheit. Deshalb antwortete der Herr ihr kein Wort, kein einziges Wort. Als sie dem Herrn und seinen Jüngern nachlief, die ihm sagten, Herr, bitte schick sie weg, sie stört uns, und sie beharrlich weiterbat, sagte der Herr, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Hört ihr? Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Er kam in seiner irdischen Mission für Israel. Hätte Israel geglaubt, wäre ganz Israel gerettet und Jesus würde heute in Jerusalem regieren. Jerusalem wird wieder ein heiß diskutiertes Thema, denn wenn Jesus zurückkehrt, wird er von dort aus während seines tausendjährigen Reiches regieren. Nach der Entrückung werden 7 Jahre der Trübsal auf der Erde sein und dann wird er zurückkommen, um zu regieren, in Jerusalem. Die Frau gab also vor, eine Jüdin zu sein und verfolgte Jesus hartnäckig. Die Jünger baten, schick sie weg. Und der Herr sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Der Herr zeigte mir, dass wenn er ihr auch nur ein Wort geantwortet hätte, es ein Tadel gewesen wäre. Denn als Kanaaniterin hatte sie keinen Anspruch auf den Herrn. Das Einzige, was der Herr hätte sagen können, wäre Verurteilung und Tadel gewesen. Es war die Barmherzigkeit des Herrn, dass er schwieg. Ist der Herr nicht liebenswert? Dann sagte er, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Nun äußerte er sich. Sie ließ die Anrede Sohn Davids fallen, denn sie war verzweifelt. Sie hörte auf, etwas vorzugeben und rief, Herr, jeder kann ihn als Herrn beanspruchen. Sie ließ die Bezeichnung Sohn Davids fallen und bat, Herr, bitte hilf mir. Der Herr wandte sich ihr zu. Es war noch nicht Zeit für die Heiden, aber der Herr bot ihr eine Möglichkeit. Er sagte, es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen. Jetzt muss ich euch etwas sagen. Wenn ihr zur Zeit Jesu gelebt hättet, wisst ihr, wie die Juden uns nannten? Hunde. Welch ein Kompliment. Wir Nichtjuden waren für sie Hunde. Die Heiden, Nichtjuden, wurden von Juden als Hunde bezeichnet. Aber Jesus sagte zu ihr, es ist nicht recht, das Brot der Kinder Israels den Hündchen zu geben. Bibelübersetzungen geben das gewöhnlich nicht wieder, aber im griechischen Originaltext steht das da wörtlich so. Er meinte damit eigentlich also kleine Hunde, Hündchen, die verniedlichende Form. Damit wollte Jesus ihr ein häusliches Bild vermitteln, das ihr helfen sollte. Es ist nicht richtig, das Brot, das für Israel bestimmt ist, den Hündchen zu geben. Sie musste sich fragen, wie tief sie sich demütigen wollte, denn zu dem Zeitpunkt hatte sie keinen Anspruch auf ihn. Also ließ sie ihre vorgetäuschte Position als Jüdin fallen und sagte, Herr, hilf mir. Dann ging sie noch weiter und akzeptierte ihre Rolle als Hündchen. Aber selbst die Hündchen essen die Krümel, die vom Tisch des Meisters fallen. Daraufhin sagte Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß. Für dieses Wort gehe hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Sie fand ihre Tochter wohl und friedlich vor, befreit vom Dämon. Was geschah hier? Jesus gab ihr eine Möglichkeit, obwohl es noch nicht die Zeit der Heiden war. Aber sie akzeptierte ihren Platz und war bereit, ehrlich zu sein. Der Herr sagte, genau das ist es. Du hast es verstanden. Er zeigte damit seinen Jüngern, dass er die Frau nicht segnen konnte, solange sie noch etwas vorspielte. Als er ihr kein Wort antwortete und die Jünger baten, sie wegzuschicken, zeigte der Herr, ich kann sie nicht segnen, wenn sie vorgibt, etwas zu sein, was sie nicht ist. Aber ich kann sie auch nicht ohne Segen wegschicken. So bot er ihr ein Schlupfloch. Was ich damit sagen will, Gemeinde, ist Folgendes. Wir können nicht vorgeben, etwas zu sein, das wir nicht sind. Das ist Heuchelei. Versteht ihr? Schau her, wenn du ein Sünder bist, tu nicht so, als wärst du gerecht. Wir sagen dir, Jesus ist für Sünder gestorben. Ach, davon fühle ich mich nicht angesprochen. Hey Mann, der Herr liebt dich. Er starb für deine Sünden. Ich habe nicht viel gesündigt. Aber du hast alle 10 Gebote gebrochen. Nein, das habe ich nicht. Aber du hast Ehebruch begangen. Nein, ich habe nie mit einer anderen Frau als meiner Frau geschlafen. Aber hast du jemals eine andere Frau begehrt? Sprich nicht darüber. Nun, laut Jesus, ist das Ehebruch. Ich habe nie jemanden ermordet. Aber hast du jemals jemanden in deinem Herzen gehasst? Oder dir gewünscht, dass der Kerl, der dich geschnitten hat, irgendwo gegen einen Baum fährt? Nun, laut Jesus, ist das Mord. Sprich nicht darüber, Pastor. Nein, eigentlich sind wir alle große Sünder. Wir haben alle die 10 Gebote gebrochen. Gott gab das Gesetz nicht, um Menschen dadurch zu rechtfertigen. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, nicht Heiligkeit. Hört ihr, Leute? Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Es ist traurig, wenn man sieht, wie Menschen Verse aus dem Zusammenhang reißen und behaupten, Jesus habe uns gelehrt, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft zu lieben. Tatsächlich hat Jesus das nicht gelehrt. Jesus antwortete nur darauf. Ein Gesetzeslehrer der Pharisäer fragte Jesus, welches das größte Gebot sei. Dann sagte Jesus, höre Israel, so fängt es an. Das höchste Gebot ist, der Herr, dein Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und der Gesetzeslehrer sagt, ja, Herr, du hast richtig geantwortet. Das ist das größte Gebot. Und dann beginnt Jesus, über den barmherzigen Samariter zu sprechen. Der Mann kann kaum seinen Nächsten lieben. Jetzt aufgepasst, Jesus sagt uns nicht, dass wir versuchen sollen, dies zu halten. Er weiß, dass der Mensch das nicht kann. Das ist das größte aller Gebote und die Gebote wurden gegeben, um den Menschen zu entlarven, um die Sünde des Menschen zu zeigen. Konnte jemand in den 1500 Jahren unter dem Gesetz Gott so lieben, selbst der Mann nach Gottes eigenem Herzen, David, scheiterte. Nach 1500 Jahren sagte Gott, genug. Gott sandte seinen Sohn und sein Sohn liebte uns mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all seiner Kraft. Er gab sein Leben für uns. Und jetzt lieben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott gab uns Prediger und Lehrer, Geistliche auf der Kanzel, die den Menschen die Liebe Gottes zeigen. Nicht indem sie das Gesetz predigen und sagen, man müsse Gott lieben, sondern indem sie die Liebe Gottes enthüllen und verkünden. Sie proklamieren die Schönheit und die Herrlichkeit, die Vorzüge unseres Herrn Jesus Christus. Eine Aufgabe, die den Heiligen Geist erfordert. Gut und Böse zu lernen, Belohnung und Bestrafung erfordert nicht den Heiligen Geist. Das ist einfach. Es erfordert den Heiligen Geist und die Salbung Gottes, um die Lieblichkeit von Jesus zu verkünden, um die Gnade Gottes und die Liebe Gottes zu erläutern.